Achso, ja, schade, ich dachte, du nimmst alles auf, damit die Leute hören, wie wir uns, wie ich die Kritik für diese scheiß Anmoderation an den Kopf werfe. Nee. Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Auslöf-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Einen schönen guten Tag. Hallihallo. Für alle, die sich fragen, warum steht die Elite ständig mit SF in Verbindung, also mit Science Fiction? Es ist nicht Science Fiction, es ist Stuttgarts Finest! Die Elite. Grüß Gott. In diesem Sinne, willkommen zu 2014, 2015. Genau, wir machen eine Zeitreise und nehmen euch mit in die genannten Jahre. Und moderieren ganz schlecht an. Das ist scheißegal, erzähl uns lieber mal, du fängst an. Ich fange an, und zwar mit dem Ende. Im Dezember 2014 war das offizielle Ende des Kampfeinsatzes in Afghanistan. Moment. Ja. Moment. Wann? 2014 war das offizielle Ende des Kampfeinsatzes in Afghanistan. Gut, was ist da jetzt? In Afghanistan? Ja. Bürgerkrieg vielleicht, also, aber wir haben da nichts mehr mit zu tun. Wir bohren nur noch Brunnen und da sitzen aber immer noch deutsche Soldaten. Ja, ja, wir bilden da irgendwelche Truppen aus, aber wir haben mit dem Kampf nichts mehr zu tun. Achso. Kampfeinsatz ist vorbei, die Amis sind auch zum Großteil raus. Also Obama hat ja damals gesagt, wir sind raus, tschüss, Feierabend, das war's. Also Afghanistan, Kampfeinsatz ist zu Ende. Ja, damit stellt sich nur noch die entscheidende Frage, ob Deutschlands Freiheit am Hindukusch jetzt verteidigt wurde oder ob wir kapituliert haben. Nee, wir haben ja gewonnen, glaube ich. Ach, wir haben gewonnen. Hat Peter Struck das damals gesagt? War 2014 noch Peter Struck? Nee, aber er hat gesagt, dass Deutschlands Freiheit am Hindukusch verteidigt wird. Und solange Peter Struck nicht gesagt hat... Ja, aber das interessiert doch 2014 den Herrn Struck nicht mehr. 2014 musst du den Verteidigungsminister 2014 fragen. Wer war denn 2014 Verteidigungsminister? Boah, das weiß ich nicht. Wer war das? War bestimmt Franz Josef Jung oder sowas. Irgendwas ganz Schlimmes. Irgendwas Egaliges. Warte, stopp. War 2014? Halt, Moment. War da seine Öligkeit? Von und zu? Ich glaube. Hin und weg? der Hobbit oder hin und zurück? Hin und zurück. Ich weiß es nicht. Ist eigentlich auch wurscht. Es könnte auch schon Flinten-Uschi gewesen sein. Nee, definitiv nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, der Kampfeinsatz endete. Und das haben auch nicht wir beschlossen, sondern die Amis. Also Obama hat gesagt, so. Obama hat gesagt, wir müssen da raus. Ja, jetzt ist Schluss. Also Feierabend. Okay, bring the boys back. Bring the boys back. Ja, in dem Jahr ist übrigens auch die Edati-Affäre passiert. Für alle, die sich fragen, was war die Edati-Affäre? Die Edati-Affäre, da ging es um einen jungen Mann namens... Sebastian Edati, der war Innenexperte, glaube ich. Genau, Innenexperte, und er hat da recherchiert in einem Bereich, und zwar hat er mal wissen wollen, wie das denn ist mit dieser Kinderpornografie, und hat sich deswegen kinderpornografisches Material besorgt, weil er wollte da einfach recherchieren und sich ein bisschen politisch weiterbilden. Ja. Warum ich jetzt der österreichische Fred, weiß ich nicht, aber das... Weil der Sebastian Edati ein bisschen aussieht wie der Kinderkanzler Kurz. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, der Edati hat da halt recherchieren wollen. Gell? Ja. Und dementsprechend, Edati hat sich dann kinderpornografisches Material auf seinen Rechner. Und man konnte dann aber nicht zweifelsfrei unterscheiden, findet er das geil oder hat er das sich eigentlich nur besorgt, um da zu recherchieren? Und ja, es ist ein bisschen fragwürdig. Die Nummer war ja aus verschiedenen Perspektiven, aus allen möglichen Perspektiven fragwürdig. Als du Edati-Affäre hingeschrieben hast, ich hatte es dann auch, der ist nicht rechtskräftig verurteilt worden. Für gar nichts. Ja, aber er ist eine SPD. Ja gut, das ist Strafe genug, ne? Ja, wir hatten nur in der letzten Folge gesagt, man redet nicht über Tote, das ist so ein bisschen... Nur Gutes. 2014 gab's die SPD noch. Da 2014 noch. War die SPD noch sehr lebendig. Ja, sie haben ja sogar in einer Regierung mitgemacht. Ja. In was Revolutionärem. Ja, sie waren quasi Juniorpartner. Genau. Sie waren Juniorpartner. 2014 hat die SPD nämlich endlich die politischen Realitäten akzeptiert und hat R2G gemacht. Und zwar mit dem Ramelos Bodo in Thüringen. Ja, mit dem Gewerkschafter Ramelow. Ja, mit dem Gewerkschafter, mit dem Genossen, mit dem Wessi, der nach Ossi gemacht hat. Und es gibt in Thüringen immer noch Bananen, es steht immer noch keine Mauer, also es muss ist, man... Ja, der Sozialismus ist nicht wieder eingeführt worden. Gerüchte halber gibt es da Polizisten, Ich habe sogar gehört, dass die Thüringer, auch wenn sie mehrheitlich nicht R2G gewählt haben, gerne den Herrn Ramelow als Ministerpräsidenten behalten würden. Ja, ja. Mit einer, also es gibt ja sogar Thüringer Prominente, haben wir jetzt letztens gelernt, die gerne schwarz-lila, glaube ich, oder? Schwarz-lila. Schwarz-pink. Schwarz-pink. Ja. Das war ja genau. Also schwarz-braun ist nicht so sympathisch, aber schwarz-pink. Da könnten wir uns einsetzen. Jetzt ist übrigens die Frage, damit ich nutze jetzt einfach ganz frech die Moderationsbrücke. Ja, greif zu. Ist die Rosette schwarz-pink oder schwarz-braun, die jetzt dann gleich kommt? Die ist silberfarben, du Nase, weil da ein A hinten dran steht. Ja? Ja, also wir reden gleich über Rosette, aber du wolltest noch was zu Thüringen sagen. Ich dachte wollte ich? Nein, das ist doch alles, da ist doch alles zugesagt worden, oder? Die Linke ist endlich als Volkspartei angekündigt, akzeptiert worden. Und es gibt jetzt auch keine Nazis mehr in Thüringen, ne? Nein, überhaupt nicht. Nein, es gibt völkische. Ich möchte bitte den feinen Unterschied. Die Nazis haben wenigstens Uniform getragen, die konnte man erkennen. Ja, also das ist die CDU irritiert das nachhaltig. Die sagen sich, wenn die braune Hemden tragen würden, dann würden wir denen auch aufs Maul hauen. Aber die sehen ja alle so bürgerlich aus. Kann man in Thüringen alles beobachten. Ja, aber man redet nicht mit dem ZDF zumindest mal. Also, wer redet nicht mit dem ZDF? Das Höcke. Ah. Das Thüringer braune Geschwür. Ja, oder der völkische Hobbit ist doch aus Thüringen. Der ist Thüringer, ja. Ja. Der ist Thüringer, das ist eine Beratung. Also er ist nicht Thüringer, er ist aus Thüringen. Also er lebt jetzt dort, er ist kein Thüringer. Ja, stimmt, der ist Hesse. Ihm. Das ist so ein Manfred-Kanter-Gewächs. Ja, schlimm. Also du möchtest mehr über Rosette wissen. Nee, über die Töchter, Philae. Philae ist eine Insel. Philius Philae. Dann wird es mit F geschrieben. Außerdem ist lateinisch. Außerdem fehlt da ein I dafür. Philae. Philius und Philae. Philius und Philia, du Nase. Ja, aber wenn du... Philia? Philia ist Tochter. Und Philae wäre Plural. Und wenn der Vater abends heimkommt und sein Philius fragt, wo ist deine Tochter? Und der Sohn sagt, sie ist bei... sie ist bei Philipp. Dann sagt er doch auch, oh, Philia. oh, Philia ist bei Philipp. Wunderschön. Also, auf Turi. Auf Turi. Geschrieben. Auf Turi, ja. Turi Krasimenkov. Seminenkov. Krasimenkov. Krasimenkov. Ich kann es nicht aussprechen. Das ist PG, glaube ich, einfach nur, ne? Ja, genau. Turi Krasimenkov. Turi, ja. Turi. Ich fand Rosetta und Philae auf Turi fand ich einfach sehr, sehr schön als Vermeldung. Und wie gesagt, ich wollte die positiven Dinge hervorheben. Siehst du, ich hätte, also wären wir jetzt noch in Staffel 1, würden wir sagen, viele Rosetten auf einem, also viele Arschlöcher auf einem Asteroiden. Folgenname, ding, ding, ding. Clickbaiting. Nein, das, also... 2014, viele Arschlöcher auf einem Asteroiden. Ja, aber das muss man sich schon mal klar machen. Das war die erste Landung auf einem Asteroiden. Die wussten ehrlich gesagt, die wussten nicht, woraus so ein Asteroid besteht. Also wie die Oberfläche beschaffen ist. Wir haben einfach beschlossen, wir schießen da mal was hoch. Naja, ja. Gut, man konnte zumindest ahnen, dass es was fehlt. Ja, aber sie haben auch vermutet, dass es nicht ganz so fest ist. Sie sind davon eher davon ausgegangen, dass es könnte auch so ein bisschen wie Zuckerwatte sein. Es ist jedenfalls nicht so ganz standfest. Das Ding hatte ja Harpunen mit dabei, um sich tief zu verankern. Man, das ist, und die haben das Ding ja einfach jahrelang davor geparkt. Und das war schon. Und wo ist das jetzt? Also, wo ist Turi Krasimenkov jetzt? Ich glaube, aus dem Sonnensystem wieder raus. Also, die haben ihn quasi gesehen, der kommt, da springen wir mal drauf und dann flupp raus. Ja, Kometen haben ja auch, folgen ja festen Bahnen. Die poppen nicht einfach so im Sonnensystem auf und verschwinden wieder, sondern die kommen in schöner Regelmäßigkeit wieder und Turi ist ein kurzliniger, glaube ich. Und haben wir damit irgendwie was zu tun noch? Also haben wir noch Kontakt zu Rosetta oder Philae? Zu Philae, es war ja sowieso nicht so lange. Das Ding ist ja gesprungen und lag dann plötzlich in einem Tal. Also das war nicht ganz so ergiebig, aber ich fand... Ja gut, im Tal hast du ja auch in Brandenburg keinen Empfang, das ist natürlich schlecht. Ja genau, also es sind ostdeutsche Verhältnisse auch auf Kometen, überall Funklöcher. Okay, und Rosetta ist dann auch vorbei. Ja. Gut. Genau, hat sich erledigt, aber wie gesagt, war eine schöne Mission, war eine... man muss sich mal klar machen, es war eine ESA-Mission. Also es war mal so, alle großen Raumfahrtmissionen waren immer NASA oder in Einzelfällen die russischen Weltraum. Und das war, da sind die Europäer mal so als Gemeinschaftsprojekt. Verschiedene Weltraumagenturen haben zusammengearbeitet und haben gezeigt, dass sie auch was auf Reihe stellen können. Tiere ins Weltraum, Tiere in den Weltraum, Russen, Menschen auf Planeten, Menschen auf Trabanten, haben die Amis. Ja, genau. Und dann halt Asteroiden machen. Halt wir haben bewiesen, dass wir Asteroiden einfangen können und im nächsten Schritt schießen wir dann halt den Höcker auf den Mond. In die Sonne. Wir können ihn auch einfach mit einem Auto überfahren. Da wird dann in der Sonne braun gebraten. Schön. Da ist er dann wenigstens offiziell. Ja, braun gebrannt kamen übrigens auch unsere Jungs zurück von der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Oh Gott. Die wurden nämlich Fußballweltmeister. Oh Gott, war das, als es endlich aufgehört hat, dass dieser Song von den Sportfreunden Stiller immer umgedichtet wurde? Das ist ja nach jeder WM, warte mal, 54, 74, 90, 2006. Sechs war der erste. War das erste Mal. Dann hat es nicht funktioniert und war es 2010. Hat auch nicht funktioniert? Auch nicht funktioniert. Und dann haben wir 2014... 2014 war dann aber scheiße zum Reimen. 2014. Ja, deshalb musste es wahrscheinlich klappen. Ja. Womit wir übrigens 54, 74 und wieder eine 4. 90 ist der Ausreißer. Also eigentlich hätten wir 94 erst Weltmeister werden dürfen. Ja, aber da war keine Zeit, weil da irgendjemand anders Weltmeister werden musste. Ja, und Bertie Vogts Trainer war. Ach du Scheiße. Ja, also 94 hätte eigentlich Weltmeister klappen müssen. Ja. Aber das war in Amerika. Übrigens, man muss dazu sagen, Deutschland ist 2014 hat es als erste nicht, also Brasilien hat es bis dato nur geschafft, ansonsten auf Kontinenten, auf denen du nicht beheimatet bist, Weltmeister werden, haben bis dahin nur die Brasilianer geschafft. Weil die Brasilianer in, weiß ich nicht wo, außerhalb von Amerika Weltmeister geworden sind. Naja, 2002 haben sie es in Asien geschafft. Okay. In den... Na gut, das war auch unfair. Wer hätte denn realistischerweise als Asiate Weltmeister können? Japan und Südkorea. Ja, genau. Die haben es ausgetragen. Ja, ja, nein, aber welche asiatische Nationalmannschaft hätte denn ernsthaft Ambitionen auf die Weltmeister, auf den Weltmeistertitel? Keine Ahnung. Also gibt's da, ich meine, die müssen ja irgendwie an den Holländern vorbeikommen. Die im Zweifelsfall sagen, wir wollen auch mal Weltmeister werden. Die es ja wieder nicht mal wurden gegen Spanien. Naja. Traurige Geschichte. Traurige Geschichte. Da kommen wir bis 2018 nicht dazu. Da werde ich nicht drüber lamentieren, dass Spanier sich den Weltmeister sehen können. Okay. Hast du die Weltmeisterschaft denn gefeiert? Ja, wir haben das ja damals mit gefeiert und das war eigentlich auch nicht schlecht. Okay. Ja, das war schön. Wir haben das Spiel gegen Brasilien gesehen, dieses knappe 7-1. Mhm. Also es gab ein Spiel, das war Deutschland gegen England vor vielen, vielen Monaten in München, das mit 1-0 begann, woraufhin die Engländer dann 5-1 gewannen. Ich dachte, die meisten Spiele beginnen mit 0-0. Naja, es begann... Kann man sich da also, irgendwie so Startvorteile erkaufen? Nein, aber es begann, also natürlich begann es 0-0, aber es begann mit einem 1-0 für Deutschland und du dachtest, okay, ist eine sichere Bank, die Deutschen rocken das und dann endete das Spiel mit 5-1 für England. Ups. Und du dachtest so, fuck! nicht nur zu Hause geschlagen, sondern wirklich halt in der, damals noch im Olympiastadion, glaube ich, wo du halt wirklich daheim warst, wo du halt wirklich nicht großartig gegen die Engländer verlieren wolltest und da 5-1 auf die Mütze kriegen, war schon bitter. Aber dieses 7-1 Gefühl in Brasilien, gegen Brasilien, das war dann schon so. Ja, eigentlich dachte man dann so, okay, das Finale kann man eigentlich nur gewinnen und dann war es dann doch nur eine knappe Nummer gegen Argentinien. Das ist dann halt auch sowas. Ja, aber Fußball-Weltmeister. Wuhu, 2014. Können wir uns ein Ei draufpacken. Ja, und wieder Finale gegen Argentinien. Mal wieder. Passiert häufiger. Naja, wir hatten das 86 in Mexiko. Mhm. Wo es übrigens... Da hat Argentinien gewonnen. Da hat Argentinien gewonnen, ja. Ist der amerikanische Kontinent. Ja. Also amerikanische Zeitzone... Ja. In Südafrika hat es übrigens auch Brasilien geschafft. Brasilien ist also das Land, das überall gewinnt, nur nicht auf dem eigenen Kontinent. Doch, doch, die haben es auch in Asien, in Amerika schon geschafft. Also im Grunde wäre jetzt die nächste Weltmeisterschaft, die noch nicht so richtig entschieden wäre, wäre Australien. Da hat noch keiner. Ja, Australien wird doch der Einfachheit halber irgendwie zu Asien dazu gerechnet. Die dürfen sich in der Asiengruppe mitqualifizieren. Bei genau. der FIFA, genau. Genau, die dürfen sich jetzt in der Asiengruppe mitqualifizieren, weil das war ja ziemlich albern immer. Eigentlich war Australien grundsätzlich immer der Qualifikant schlechthin aus Ozeanien und musste dann gegen den Fünftplatzierten aus der Südamerika-Gruppe ran, was dann sowas wie Paraguay, Uruguay, Kolumbien irgendwie sowas ist. Und wenn du so überlegst, Brasilien, Argentinien sind Dauerqualifikanten und die drei Mannschaften, die dahinter sind, die können halt meistens auch noch was und dann hast du halt mit Australien meistens so ja eine Qualifikation gehabt. Ich meine, Australien hat dieses berühmt-berüchtigte 32-0 gegen amerikanisch Samoa. Ich weiß oder 33-0, also wo amerikanisch Samoa liegt. Im ozeanischen. Ach du Scheiße. Bereich. Also sind die Inseln da überhaupt groß genug, dass man einen ganzen Fußballplatz unterbringt? Es ist ja wie Färöer. Ach ja. Frag mal auf den Färöer nach. Fair. Oder frag mal in Gibraltar nach. Die haben glaube ich ein Stadion. Das reicht ja. Ja, ja, die spielen auch Qualifikationen mit. Also die haben ja auch eine eigene Nationalelf. Ja, völlig zu Recht, alles Affen. Gibraltar, also. Alles die Affen, die da auf den Felsen hocken, die brauchen auch Beschäftigung. Naja, also ich nehme dem jedenfalls für Brasilien ist das nächste Projekt dann, also nach der Weltmeisterschaft in Katar, findet die dann ja logischerweise irgendwann auch in der Antarktis statt, dass Brasilien auch da den Weltmeistertitel. Ja, jetzt ist erstmal Russland. Ja, können sie schon mal üben, das sind ja ähnliche Wetterverhältnisse. Und dann ist Katar. Genau. Übrigens, die WM in Katar findet ja nicht im Sommer statt, sondern im Winter. Ist doch voll toll. Ja, für die Russen wird's super, weil die Russen haben ja, wenn ich es richtig weiß, spielen die Russen eine jahrlaufende Saison, während wir ja immer eine jahrübergreifende Saison spielen. Also wir starten im Sommer und spielen dann bis zum nächsten Sommer. Und die Russen fangen im Winter an und spielen dann bis zum nächsten Winter. Ja. Das heißt, wer Meister in Russland 2014 ist, hat quasi in 2014 alle Spiele. Ja. Also ist das gehabt. Auch ein bisschen kulturelle Integration. Und ich meine, dann muss ich nicht nur Skispringen ignorieren im Winter, sondern kann auch noch eine Fußball-Weltmeisterschaft ignorieren. Ja gut, ich meine, man muss jetzt mal überlegen, wie Katar das da noch hinkriegt, weil Katar hat ja auch Handball relativ gut. Da haben sie einfach alle Serben, die nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen dürfen, oder alle serbischen Talente, die nicht in der Nationalmannschaft aufgenommen wurden, einfach eingekauft und dann Kataris draus gemacht. Eingebürgert, ja. Ja, und so hat man, das müsste mal gucken, wo man noch. Also, im Notfall brauchen sie halt noch einen Trainer. Lothar Matthäus hat ja wahrscheinlich Zeit. Herr Jürgen Klinsmann wird auch nicht ewig bei Hertha BSC bleiben. Ach, abwarten. Da kann sich Betty Vogt als Co-Trainer holen. Was macht der eigentlich? Betty Vogt spielt GTA 5. Seit 2014. Ja! Also, 2014 gab es GTA 5. Ja. Wo wir es von Popkultur doch oh mein Gott, ja. noch brauchen. Also du hattest ja schon die Sportfreunde Schiller, die haben auch GTA 5 gespielt. GTA 5 war das erste der erste GTA-Teil, in dem du dann tatsächlich sogar Charaktere einfach mal wechseln konntest, wo du dann quasi, du hattest ja so einen etwas versoffenen Flugpiloten, du hattest so einen relativ reichen Fatzke aus den Hills und du hattest einen Schwarzen aus den Ghettos. War 5 San Andreas? Nein, 5 war. Achso, ja, also die Gegend, ne, spielt ist San Andreas, genau. Okay. Also Los Santos. Los Santos. San Andreas ist die Geschichte von Los Santos, Las Vegas, Tralala und die Frisco-Variante. San Andreas hatte quasi diese drei Städte und GTA 5 hatte nur Los Santos und ein bisschen Hinterland. Okay. Ja, also aber viel, viel Hinterland, sehr viel Hinterland. Und ja, also du spielst halt quasi in L.A. Ganz viel. Und 5 ist tatsächlich auch das Spiel, also das gibt's ja bis heute, und da hat sich halt auch GTA Online draufgesetzt. Das heißt auf Deutsch, okay. Die haben quasi aus einem Spiel, das du normal spielen kannst, auch noch eine Online-Variante gemacht, die nochmal ein komplett eigenes Universum mitbringt. Wo man sich einfach gegenseitig überfahren kann. Auch. Also du kannst da quasi auch gegenseitig miteinander spielen. Schön. Also ja, du kannst miteinander Aufträge machen oder. Also dementsprechend, das ist ganz interessant, weil tatsächlich haben sie mit GTA 5 halt bewiesen, dass du quasi ein Vollpreisspiel hast, das dann aber nochmal eine komplett eigene Welt mitbringt, die dann auch sich nochmal monetarisieren lässt. Und du hast nichts verpasst, wenn du online nicht spielst. Du kannst also quasi auch GTA 5 einfach nur als solches spielen. Das ist ein vollwertiges Spiel und ein Riesenspiel. Du hast da sehr viel zu entdecken. Wirklich wahnsinnig viel Content, den du dann aber online eben extrem nochmal draufsetzen kannst. Und deswegen gibt es auch GTA 6 noch nicht seither. Sondern sie haben es wirklich mal geschafft, wirklich so ein Spiel zu produzieren, das halt ewig lang trägt. Also deswegen könnt ihr auch mit solchen Red Dead Redemption Geschichten dann irgendwann nachziehen und haben für sowas Zeit. Also GTA 6 wird auch nicht schmerzlich vermisst momentan. Da sagt ja auch keiner, das müsste jetzt immer langsamer kommen, weil halt online tatsächlich sehr, sehr viel Content mitbietet. Also da hat Rockstar was Gutes gemacht. Und da merkst du dann auch so, es sind so ein bisschen, da hat sich die Spielkultur geändert, weil eigentlich hast du ja so auf der einen Seite so die Assassin's Creed, die Jahr um Jahr einen Teil rausbringen, manchmal sogar zwei oder auf verschiedenen Konsolen verschiedene Varianten. Und da hast du halt ein Spiel, das bringt halt so richtig schön das Brett mit. Mhm. Ja. Und hält sich bis heute, ne? Nicht ja. Schlecht. Und du hast 2014 gelesen. Ich habe 2014 gelesen, ja. Ich habe mir überlegt, ich musste einfach so ein bisschen über alle Medien und Kanäle und sowas streuen. Wir haben schon Musik gemacht, wir hatten Serien, müssen auch ein bisschen über Bücher sprechen. 2014 ist Band 1 der Silo-Trilogie erschienen. Heißt der Einfachheit auch Silo. Und war, ich fand es einigermaßen... Also es ist saugut zu lesen. Was ist es? Science Fiction? Das ist so Science Fiction Dystopie. Also Stuttgarts Feinest quasi. Stuttgarts Feinest, ja, genau. ich fand's spannend, weil also dieses Konzept, die Menschheit muss sich nach einer globalen Katastrophe unter die Erde in irgendwas reinflüchten und entwickelt dann eine eigene Gesellschaft, war zu dem Zeitpunkt schon knapp 10 Jahre alt. Oder 7 Jahre. Ich glaube, der erste Metro-Roman ist 2007 oder so erschienen. Metro ist dann auch das, was dann wiederum die Videospielreihe... Metro. Genau, das ist ja die Moskauer, in der Moskauer Metro nach einem Dingenskrieg, aber das war halt russisch, sehr russisches Setting, sehr erfolgreich, hat sich in der restlichen Literatur nicht so wirklich durchgesetzt. Und bei Silo geht es einfach darum, dass die Amerikaner halt ihr Land verwüsten und sie jetzt alle in solchen ehemaligen Atombombensilos hocken und sich da so einzelne kleine Gesellschaften entwickeln. Und es darum geht, dass Leute so bestraft werden, indem sie rausgeschickt werden. Und dann findet die Protagonistin raus, dass das scheinbar alles nur gefaked ist und dass es auch wirklich andere Silos gibt. Im Prinzip dieses... Das war so von dem, was ich wahrgenommen habe, Weltuntergang auf dem amerikanischen Kontinent. Okay. In Amerika war das mit so eines der ersten, dieses Setting. Das Dystopien oder Weltuntergangsnummern haben eigentlich in der Literatur immer in anderen Ländern gespielt. Mhm. Oder in so die klassischen Dystopien, so 1984, Brave New World und so, das waren sowieso komplett fiktive Länder. Das war so das erste, wo auch Amerika, was ich wahrgenommen habe, wo Amerika vor die Hunde gegangen ist, was dann in den Tributen von Panem, die waren dann ja noch mal ein bisschen später, glaube ich. Oder die Filme, nee, eigentlich auch so. Oder so zeitgleich. Ach, viel später waren, also die Filme kamen. Könnte sogar sein, dass sie zeitgleich waren. Also, Silo war jedenfalls... Die Bestimmungen kamen auch zu dem Zeitpunkt irgendwie so danach in den Kinos. Genau, da hat's letzten Endes erst so angefangen, dass jetzt auch Amerika vor die Hunde geht. Und Silo war halt die erwachsene Variante. Ich überlege gerade, Amerika ging in Videospielen aber schon ewig hinterher. Ja, aber Videospiele... Das ist interessant. Also so Fallout war zum Beispiel... Ja klar, also Fallout ist das klassische Setting für sowas, aber... Genau. Videospiele sind Nische. Erzählen aber auch häufig literarische Geschichten. Ja, aber sie sind trotzdem Nische. Sie werden von einem Publikum, nur von einem sehr speziellen Publikum wahrgenommen. Eigentlich nur von Gamern. Und Literatur nimmt auch von den Tributen von Panem und dystopisches Amerika hat auch jemand gehört, der die Bücher nie gelesen hat und der die Filme nicht geschaut hat. Okay. Genau, und ich habe Silo rausgenommen, weil es halt die gute und die erwachsene Variante davon ist. Okay, und was hast du sonst noch so gemacht? Gelesen? 2014. Ich hatte ja endlich wieder Zeit zum Lesen. Ich habe nämlich mein Studium beendet. 2014. Und 2014 bist du dann ausgebildeter Ethiker? 2014 war ich ausgebildeter Lehrer. Und habe dann erstmal was anderes gemacht. Ich habe mich letztes Mal schon gefragt, also du erzählt hast, Ethiker. Das heißt, auf Deutsch, du hast E's verkauft. Du bist dann also der Typ gewesen, der... Ich bin der Schrie. Oh Gott, und jetzt werden alle laut aufschreien, weil wir das nicht runtergepegelt haben. Das macht auch voll nichts. Schade. Ein Ethiker. Also du warst quasi ausgebildeter Lehrer. Ich war ausgebildeter Lehrer und dann habe ich angefangen, Geld zu verdienen und habe Museums- und Bibliothekspädagogik gemacht. Das ist ja total bescheuert, oder? Ist voll geil. Ja, ich war also, das ist voll geil, weil zu dem Zeitpunkt war ich ausgebildeter Journalist. Ich habe da mein Volo, quasi 2013 habe ich mein Volo beendet. Und 2014 und war dann ausgebildeter Journalist und wurde erstmal Lehrer. Ja, genau. Ich habe dann erstmal EDV unterrichtet tatsächlich. Ich fand das total schön, dass du das da hingeschrieben hast, weil das das verknüpfte sich so schön. Ja. Ja, ich habe damit mich tatsächlich selbstständig gemacht und habe dann unterrichtet EDV. Und zwar für für Berufsbildende, also für Erwachsenenbildung und habe denen dann quasi EDV beigebracht, also so Geschichten wie man Deutsch startet. Nee, teilweise musst du auch Leuten erklären, was passiert eigentlich, wenn du Word startest. Also was passiert da oben und was ist da irgendwie tatsächlich. Also es ging aber tatsächlich auch so weit, dass ich teilweise Programmieren in rudimentären Geschichten erklären durfte. Mhm. Also tatsächlich Programmieren in der Logik von Excel. Ah ja, das ist schön. Also tatsächlich Programmieren im Sinne von If-Schleifen, also wirklich... einfache Wenn-Logiken. Ja, Wenn-Logiken, S-Verweise. Wirklich nur Wenn. Also nur Wenn. Schön. Wenn das da, dann gibt das da aus. Ja, das ist doch schön. Ja, und das dann, also im Grunde basiert die Geschichte ja darauf, dass es gibt Menschen, die brauchen Tools und diese Tools kosten Geld. Ja. Diese Tools kannst du dir aber ganz entspannt mit Excel selber bauen. Dafür brauchst du allerdings ein bisschen ganz rudimentäre Programmierlogiken. Ja. Und diese rudimentären Programmierlogiken, die habe ich dann quasi den Leuten beigebracht. Ach, cool. Und dafür wurde ich dann fürstlich entlohnt. Also nicht so fürstlich, aber so ein bisschen. Ja, ich habe ganz ordentlich verdient bei öffentlicher Dienst. Ich habe Kindern historische Kinderspiele und sowas beigebracht. Naja, ich war Freiberufler, da verdienst du nicht so viel. Was die früher gelernt haben, doch öffentlicher Dienst. Also das war öffentlicher Dienst ist nicht das Schlechteste. Ja. Das wäre schön gewesen. Das war so der besser, so sanfter Entzug. Wir machen jetzt nicht Beamte, aber wir bleiben erstmal irgendwie dem Staate würdig. Ja, zum öffentlichen Dienst kommen wir danach. Also wir springen mal zu 2015. Ich meine, wir können auch gleich zu persönliches 2015. Ich reformiere eine Hochschule. Ich bin nämlich tatsächlich... Oh Gott, wir rollen das Feld von hinten auf. Ja, sehr schön. Ja, wir rollen das Feld von hinten auf. Dieses Mal machen wir es mal andersrum. Wenn es gerade passt. Ich habe nämlich dann 2015 im Januar das Lehrerdasein auch schon fast wieder an den Nagel gehangen. Und bist revolutionär geworden. Und bin revolutionär geworden, habe nämlich an eine Hochschule gewechselt. Und ach, du Scheiße. Hab dann dort in einer IT-Abteilung das IT-Kommunikationskonzept für eine Hochschule mitgestaltet, also sprich an wen wende ich mich, wenn ich ein IT-Problem habe in einer Hochschule, das ist nämlich gar nicht so simpel, wie man denkt, also ich gehe nicht zur IT-Abteilung und sage, ich habe ein Problem, sondern die IT-Abteilung ist ja nur für gewisse IT zuständig. Ja. Es gibt also sowas wie First Level, Second Level und Third Level Support und das muss man tatsächlich unterscheiden zwischen Mitarbeitern, Studierenden und der Verwaltung in so einer Hochschule. Ja. Die wiederum Mitarbeiter sind wiederum Spezialfälle, denn Mitarbeiter gibt es im normalen Bereich und dann gibt es Mitarbeiter, die wiederum im administrativen Bereich in Lehrstühlen sitzen, die sind dann wiederum eigentlich schon... Die gehören eigentlich schon wieder fast in die Verwaltung. Genau, die gehören schon wieder fast zur Verwaltung, dementsprechend werden die auch von der IT-Abteilung verarztet. Als Studierender gehst du allerdings zu deinem IT-Verantwortlichen. Der wiederum, wenn er nicht weiter weiß, zur IT-Abteilung geht. Und woher weiß aber der IT-Verantwortliche, der hat ja meistens nicht so extrem viel mit IT zu tun in manchen Studienfächern, woher weiß der eigentlich, was er braucht und wie er sich weiterbildet und wo wird er überhaupt weitergebildet? Das alles ist ein Riesenkonzept und das muss man ausarbeiten und da muss man Kommunikationskonzepte abgeben und das hat dann tatsächlich ein Organisationssoziologe einfach mal so an den Tag gelegt. Mit anderen Worten, ich wurde erst Lehrer und dann habe ich dann tatsächlich in den öffentlichen Dienst verkrümelt. Und dort dann hast du Organigramme gemalt. Nee, nicht nur das. Ich habe dann tatsächlich Organisationskonzepte entwickelt. Also Organigramme gemalt. Organisationskonzepte entwickelt. Das ist tatsächlich nicht nur Organigramme malen, sondern tatsächlich auch Kommunikationskonzepte entwickeln. Oh mein Gott. wirklich dafür zu sorgen, dass wer, wie, wann, also welcher Informationsfluss geht wohin, was brauche ich auch an Software dafür? Mit anderen Worten, ich gehe hin und sage, lieber ITler, setze doch das und das bitte um. Ein Ticketsystem zum Beispiel gab es zu dem Zeitpunkt zwar rudimentär, aber das funktionierte nicht so wirklich und da war nicht jeder eingearbeitet. Ich kriege jetzt schon graue Haare. Also dementsprechend, ja, das habe ich gemacht und ich habe mich mit dem BSI-Grundschutz beschäftigt. Was? Ich kenne best BSE? BSI. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Gab es das damals schon? Ja, ja. Und da gab es auch schon den BSI-Grundschutz in einer Iteration. Mit dem habe ich mich auch auseinandergesetzt. Wie kann man den für eine Hochschule umsetzen? Oh Gott. Auch da habe ich mich ans Konzept gesetzt und das mal so ein bisschen konzipiert. Wie kann man das A abbilden und B, wie kriegt man das möglichst an einer Hochschule umgesetzt? Oh Gott. Ja. Hat also irgendjemand interessiert außer dich? Ja. Ja. Denn das, die BWIT baut ja mehr oder weniger drauf, dass die Hochschulen so langsam aber sicher ihren Grundschutz umsetzen. Okay. Ja, also das habe ich persönlich gemacht. Und du? Voll toll. Ich hatte das 2015 ein sehr weirdes Erlebnis, das mich eine Kollegin verfolgt hat, die beschlossen hat nach einer Scheidung, dass ich jetzt ihr Traummann bin und sich nicht von mir hat beirren lassen. War sie irgendwie so eine radikal-evangelikale? Oder so eine Katholikin, die irgendwie diese Umerziehungstherapie gelernt hat? Nee, die war einfach, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat Zeug eingeworfen. Du hättest dir doch eigentlich nur eine Sache sagen müssen. Ich habe ihr die eine Sache gesagt. Ich habe ihr erklärt, dass sie zu viel Brust und zu wenig Penis hat. Und daraufhin sagte sie, was? Sie können sich ja umoperieren. Nein, das war so, ja, okay. Und dann war sie so halt so traurig und so. Und dann so das unbedarfte kleine Zeilenende dachte sich so, ja, okay. Ich muss jetzt mit der weiter zusammenarbeiten. Irgendwie, keine Ahnung, das war Sozialbereich damals. Ich hatte nämlich von der Bibliothekspädagogik hin zur Seniorenpädagogik gewechselt und habe da in einem Altersheim geschafft, so als Frühstücksdirektor, wie ich das immer liebevoll genannt habe, sozialer Dienst, so Spielchen für Geist und Körper und Ausflüge planen und all sowas. Da hättest du doch die Spielchen für Geist mal der guten Kollegin überlassen sollen. Dann hätte sie vielleicht Geist gefunden und hätte es dann gelassen. Das hätte wahrscheinlich, keine Ahnung. Jedenfalls, ich krieg's gar nicht mehr so genau zusammen. Es war jedenfalls eine der strangesten Erfahrungen meines Lebens, weil die so komplett auf einem anderen Planeten gelebt hat. Wir haben irgendwann dann mal wie man so zusammensitzt, bei einem Kaffee und Pause macht und sich klatscht und ich habe ihr mitgeteilt, dass ich Kinder nicht wir sind irgendwie auf das Thema gekommen, dass ich Kinder nicht ausstehen kann. Also insbesondere kleine Kinder, so schreiende und so. Deswegen und machst du jetzt beruflich auch Babys. Das ist jetzt nicht spoilern. ich kann Kinder ja nicht ausstehen und dann hat sie einen emotionalen Ausbruch bekommen, dass sie aber gerne Kinder mit mir haben würde und was mir denn einfiele und also ich saß dann plötzlich da und dachte mir, das war so eine, hast du dir jetzt ein halbes Jahr lang vorgestellt, dass wir eigentlich ein Paar sind? Und sie hat sich tatsächlich vorgestellt, dass wir irgendwie zusammen sind, auf eine sehr weirde und irritierende Art und Weise. Und das dachte ich mir, okay, cool, ich habe jetzt ein halbes Jahr lang eine Beziehung mit einer Frau offenbar geführt, ohne irgendwas davon gewusst zu haben. Ja, und sie wollte Kinder mit dir. Nein, offenbar nicht. Offenbar hätte sie sogar das getragen nach diesem emotionalen Ausbruch. Sie hat mir dann nämlich tatsächlich einen Tag später eine WhatsApp geschrieben. Es war gar nicht so gemeint und wenn ich das voll okay und so. Ich dachte mir nur, ich muss hier ganz dringend weg. Das war glücklicherweise, warte, 2015, da war so langsam absehbar, dass ich mir eventuell was Neues suchen muss. Da dachte ich mir, okay, ich muss ganz weit weg. Ganz weit weg. Okay. Siehst du mal, solche Erfahrungen. Ich bin also offenbar ein rechter Frauenschwarm. Man mag es kaum glauben, aber... Und dann hast du sie auf den Mars geschossen. Ich bin selber auf den Mars gegangen. Ich schieße die doch nicht auf den Mars, wenn ich auf den Mars kann. Ja, also du warst der Marsianer. Ich war der Marsianer, ja. Genau. Also 2015. Genau, das fällt so unter das Ding Randnotiz. Das muss einfach erwähnt werden, weil 2015 der Marsianer ins Kino kommt und mich tatsächlich... positiv überrascht hat, weil die Hauptrolle Matt Damon spielt. Hm? Ja, Matt Damon spielt die Hauptrolle. Irgendwie und sowas. Genau, das war besser als erwartet. Als ich gelesen habe, dass er den spielt, habe ich gedacht, ach nö. Dann war es trotzdem ganz wichtig, aber witzig, aber es war halt nicht so gut wie das Buch. Achso, er hat also doch enttäuscht. Ja, also der war besser als erwartet, aber trotzdem nicht gut. Weil, also so, dieses Kammerspiel, ein Mensch allein auf einem Planeten, nur in Begleitung eines Roboters, gab's halt mit Moon schon 2009. Okay. Also das hätte man auch besser machen können. Wie er mit Kartoffeln und allein, ich meine, das halbe Buch besteht aus Fäkalienwitzen und ich glaube, im Film kommt kein einziger vor. Das war schon irgendwie traurig. Tja, ich sehe gerade, es war Ridley Scott, der das Ding gedreht hat. Marsianer. Ja, ja. Ja. Ridley Scott. Naja. Ja, gut. Kann was. Ja, klar, der kann was. Also bildgewaltig und so, das geht schon, aber trotzdem, das hat so ein bisschen enttäuscht. Es hätte besser sein können. Okay, also du warst quasi von deiner Klettenkollegin enttäuscht und von... Von Marsianer auch und von der Welt. Ja, manchmal ist das Leben seltsam. Ich hasse die Menschheit. Ja, manchmal ist das Leben seltsam. 2015 kam übrigens auch Life is Strange raus. Sehr schön, du baust dir deine Moderationsbrücken selber. Ich musste gerade gucken, weil dadurch, dass du hier den Rhythmus total vertackt hast, überlege ich mir die ganze Zeit, so was muss ich ihm denn jetzt eine Brücke bauen? Hatten wir das schon? Aber es ist schön, dass du das selber kannst. Ja, du hattest ja eben schon gesagt, die Klettenkollegin war komisch und die Klettenkollegin hat ja ein komisches Leben quasi an den Tag gelegt. Life is Strange, auch ein wunderbares Videospiel. Mhm. Und zwar ein tatsächlich sehr, sehr schräges. Eigentlich war das so der endgültige Durchbruch von storylastigen Walking Simulatoren, weil eigentlich tust du nicht arg viel in dem Spiel. Du läufst durch die Gegend, quatscht mit Leuten und triffst dann wiederum Entscheidungen. Also du hast nicht wirklich so die Action-Sequenzen, du ballerst nicht wirklich viel oder ja. Also sondern es ist halt so aus diesen, es gab ja am Anfang so diese Walking Simulator, wo du wirklich nur durch die Gegend gelaufen bist, Sachen anklicken konntest und dann wurde dir eine Geschichte erzählt dazu und dann bist du halt weitergelaufen und dann bist du irgendwann nach 4 Episoden irgendwann an einem Leuchtturm angekommen und warst dann irgendwie fertig. Ja. Das ist so okay. Ja. Und Life is Strange hat halt tatsächlich so, du triffst Entscheidungen. Mhm. Zum Beispiel, rettest du diese Person oder lässt du sie sterben? Und, lässt du diese Person links rumlaufen oder lässt du diese Person nicht links rumlaufen? Mhm. Und was halt dazugehört, du kannst die Zeit zurückdrehen. Das heißt auf Deutsch, wenn du siehst, wie jemand erschossen wird, kannst du die Entscheidung treffen, okay, ich möchte nicht, dass diese Person erschossen wird. Dann kannst du die Zeit zurückdrehen. Geil. Verhindern, dass diese Person erschossen wird. Allerdings musst du dann mit der Konsequenz leben, was passiert, dass diese Person nicht erschossen wird? Denn was ist zum Beispiel, wenn diese Person dann... Hitler wird. Hitler wird. Nein, dafür sorgt, dass sie... dass eine andere Person leiden muss. Oh. Oder was ist, wenn diese Person... Wenn quasi das, was diese Person danach erlebt, dafür sorgt, dass du sogar leiden musst. Oder in Gefangenschaft kommst oder zum Opfer von Missbrauch wirst oder wenn du quasi dafür sorgst, also oder an einer Stelle rettest du zum Beispiel den Vater von einer Person. Okay. Und weil du ihn rettest, fährt er mit ihr später in einem Auto, also mit einer anderen Person in einem Auto, und dann kommt es dann eben zu einem Unfall. Sprich, er verunglückt nicht alleine. Mhm. Sondern verunglückt später mit dieser Person, woraufhin sie daraufhin im Rollstuhl sitzt und ein ultra trauriges Leben darbt und eigentlich sich die ganze Zeit nur umbringen möchte. Das heißt auf Deutsch, du sorgst dafür, dass eine Person überlebt, woraufhin eine andere Person unter dieser Entscheidung leidet. Okay. Also es ist sehr, sehr creepy. Und es sorgt wirklich dafür, dass du Entscheidungen triffst und merkst auf einmal, welche Gewalt hat diese Entscheidung, die du triffst, tatsächlich. Also du springst da auch ein bisschen durch die Zeit natürlich. Aber du erlebst dann quasi dadurch, dass du rettest ihren Vater. Mhm. Und er lebt daraufhin weiter, aber dadurch kommt es zu einem Unfall, der sie dann wiederum in den Rollstuhl zwingt. Puh. Und zwar wirklich Kopf abwärts gelähmt und Feierabend. Schön. Also, und diese Person, die du dann quasi vor dir hast, ist halt eine komplett andere Person, als die du da vorher vor dir hattest, die halt lebensfroh ist und eine Rebellin und eine Chaotin, die zwar traurig ist, dass ihr Vater tot ist, aber eben daraufhin rebelliert. Ja. Und lebensfroh ist. Ja, also so gesehen ist es ganz gut, dass sie jetzt im Rollstuhl sitzt, weil sie nicht mehr rebelliert. Nee, aber sie ist halt nicht mehr lebensfroh. Das ist halt... Ja. Also es ist dafür eine ganz andere Person. Ja, also das letzte Jahrzehnt hat doch eigentlich ganz eindeutig bewiesen, dass man nicht mehr so lebensfroh durchs Leben laufen sollte. Also auf alle Fälle, ja. Ja. Und 2015 prägt die Gesellschaft, es war eigentlich auch Politik, aber bei Politik habe ich was Besseres gehabt. Ja, Gesellschaft und Politik, das läuft ja alles so ein bisschen... Ja, Terroranschläge prägen die Gesellschaft. Also 2015... Sag ich ja, das Leben ist nicht mehr so lebenswert. Wurde es irgendwie normal, dass Terroranschläge passieren? Also da war eigentlich so jeden Tag... also im Grunde hat es zum Beispiel hier was, in Ankara mal was, in Paris gab es was, in Amiland gab es was. Mhm. Ja, also überall macht es aber Puff, Peng, Batsch. In Deutschland war es zwar noch nicht so weit, da passierte noch nicht so viel in Deutschland. Deutschland war noch 2015 relativ... die deutschen Anschläge waren... Kommen später, dann 2016. Ja, genau. Das war dann alles 2016. Ja, ich hab das auch festgestellt, dass es da langsam so losging und mir werden zu den 2016er Anschlägen auch noch so einige Sachen eingefallen. Ich habe beschlossen, ich will darüber nicht reden. Ja, also 2015 ging es dann so langsam auf der Welt los mit Anschlägen überall. Also da rumste es wirklich an vielen Stellen. Ja, genau. Da hat der IS bewiesen, was erfolgreiches Franchising ist. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, es war 2015. Ja, wir leben seit fast 5 Jahren unter dem Regime des Terrors. Ja, also mit dem IS. So, ja. Und wobei der eigentliche Witz ist ja, es war 14 Jahre relativ ruhig, obwohl wir... Naja, so relativ ruhig war es ja nicht. Es gab ja mit Al-Qaida durchaus Terror. Ja, war so ein bisschen. Der allerdings spätestens 2005 endgültig abebbte. Also ja. 2005 hattest du eigentlich nichts mehr. Dann war ja irgendwann... Dann haben wir Krieg gegen Terror geführt, was dazu geführt hat, dass der Terror zurückkommt. Ja. Voll praktisch. Ja, und dann hattest du irgendwann ja auch noch einen toten Bin Laden und dann war ja das Thema Al-Qaida eigentlich eh durch. Genau. Richtig. So. Ja, du hattest auch eine Stadt mit Terror? Eine geplagte Terrorstadt? Ich hatte eine geplagte Terror... Ah, ja, stimmt. München. München ist ja... München wird alljährlich Opfer von Terror. Ja. Und darüber reden sie nicht. Von München und... wir schaffen das, steht hier. Was war denn sonst in München? Da hat Frau Merkel diesen Satz gesagt, oder was? Genau, im Zuge... Im Zuge? Oh, schön. Als ob er es geahnt hätte. Ja, genau, das waren die vielen Flüchtlinge, die eines schönen Tages am Hauptbahnhof in München angekommen sind. Und weil man es in München nicht geschafft hat, einen Transrapid zu bauen, konnte man die nicht in 10 Minuten zum Flughafen bringen und wieder ausfliegen. Wie Edmund Stoiber sich das damals gewünscht hätte. Oder die S-Bahn passten die nicht alle? Ja, genau, die haben nicht in die S-Bahn gepasst. Ja, ne? Dann, die mussten da irgendwo hin. Und dann stand Mutti halt da mit den Decken und hat sie verteilt und hat hat halt gesagt, wir schaffen das. Und das war tatsächlich ich glaube, man kann so langsam anfangen auf... die Kanzlerschaft Angela Merkels zurückzuschauen. Und das war, glaube ich, so der einzige Moment, wo sie mir rhetorisch, politisch und menschlich sympathisch war. Ich halte sie bis heute immer noch für eine Opportunistin, für die das Wort alternativlos tatsächlich gilt, weil sie handelt erst dann, wenn es eigentlich gar nicht mehr anders geht. Und was hätte sie in dem Augenblick nochmal machen sollen? Weil eigentlich hätte sie sagen können, wir schicken die alle eiskalt zurück. Ja, hätte sie ja gar nicht mehr machen können, weil die waren dann wirklich schon da und das war so viel. Vor allem, wohin willst du die schicken? Du kannst sie nicht in ein Land schicken, in dem Krieg herrscht. Also zurückschicken. Natürlich kannst du das. Nein, nach Österreich schicken kannst du sie nicht. Du kriegst sie nicht nach Österreich geschickt. Du kriegst sie nicht weitergeschickt, du kriegst sie nicht verteilt. Du hättest sagen können, wir bestehen aufs Dublin-Abkommen und schicken sie im Zweifelsfall nach Griechenland zurück. Ja, die Griechen hätten sich bedankt und hätten gesagt, okay, wir haben ja gar keine Flughäfen mehr, die haben ja alle die Deutschen gekauft. Der Witz ist, was die Griechen über Angela Merkel und zu Angela Merkel sagen, war ihr jahrelang egal. da hätte sie auch in diesem Falle durchaus sagen können, so Kinders, alle zurück jetzt nach Griechenland und wieder hinten anstellen, weil ihr euch vorgedrängelt habt in der Schlange der Flüchtlinge. Ja gut, in dem Fall waren die ja noch nicht mehr zwingend in Griechenland. Die können ja auch über die Türkei und hinten obenrum gelaufen sein. Ja, im Bulgarien oder... Ja, im Zweifelsfall werden sie aber in Griechenland erst Kontakt gehabt haben. Oder über die Ukraine und Co. gegangen sein und dann über Ungarn erstmal rein. Ja? Dafür müssen sie zu weit nördlich, also... schon sehr kann schön. Kann sagen, wieso auf der Krim, da hat ja keiner jahrelang genau hingeschaut, was da so ja, aber das ist sehr weit nördlich. Also es ist, außerdem fand ich die Lakonie dieses Satzes, dieses sehr pragmatische, ja, schaffen wir. Fand ich sehr sympathisch. Ich halte sie bis heute immer noch für eine Opportunistin und eine Pragmatikerin. In dem Fall ist der Satz aber auch richtig. Also klar, was ist die Alternative? Also was willst du machen? Willst du sie heimschicken? Yeah. Allein die Tatsache, die Leute heimzuschicken, die Logistik zu stemmen und alles, was danach kommt, vor allem hast du das Problem, spätestens die Leute, die es bis Budapest schaffen, sitzen dann in der Scheiße. Weil in Budapest willst du die ja auch nicht sitzen lassen. Also in Ungarn möchtest du diese Menschen eben erst recht nicht haben. Aber in Ungarn hast du sie zumindest nicht mehr in unter unseren Augen, ne? Aber doch relativ zügig im Zweifel. Ja, dann kannst du die Grenzen wieder dicht machen. Das ist ja dann auch diskutiert worden. Ja, die Grenzen sind ja teilweise dicht. Die Grenzen sind dicht gemacht worden, ja. Nein, aber das war tatsächlich eigentlich bei allem Flüchtlingswelle ist auch so ein schöner Begriff, der sprachlich echt verboten gehört eigentlich. War das eigentlich doch ein sehr positiver Moment. Das hat gezeigt, also die AfD war ja schon gegründet, aber es gab da eine Welle der Hilfsbereitschaft und ich hätte mir in den Jahren danach gewünscht, dass man häufiger an diese positiven Momente erinnert hätte. Dann hätten wir, glaube ich, eine leicht andere Stimmung im Land als heute. Weiß ich nicht. Du hattest ja immer noch genügend Vollidioten, die tatsächlich dann trotz allem auf Frauen und Kinder am liebsten schießen wollten. Ja, die gab es, aber es gab halt immer diese Momente, an die man hätte anknüpfen können und das hat man in den letzten Jahren so München... Das hat man immer versucht, aber das geht halt, kriegst du halt auch nicht hin, weil die Frage ist ja immer noch, wer trägt das mit? Ja, es gab ja offenbar eine zivile Gesellschaft. Das war ja nicht Angela Merkel, die sich in München hingestellt hat, sondern es war... Du hast aber auch eine Ernüchterung. Das war die Gesellschaft. Ja, aber du hast auch eine Ernüchterung, denn tatsächlich, ich kann mal aus der wunderbaren Welt der Bewerbungen erzählen. Und zwar sprachen alle davon, dass doch so viele Flüchtlingshelfer gebraucht werden. Und Kommunen ja händeringend nach Fachkräften suchen, die im Flüchtlingsbereich helfen. Ja. Die Realität sah allerdings so aus, dass ein Großteil der ausgeschriebenen Stellen tatsächlich auf Dauer ausgeschrieben war. Das heißt auf Deutsch, man schrieb eine Stelle aus, die es so erstmal effektiv nicht gibt, sondern wenn einer gebraucht wird, dann schreibt man diese Person an. Mhm. Das heißt, du schickst im Januar deine Bewerbung und es kann sein, dass irgendwann im Dezember jemand zu dir sagt, jetzt haben wir übrigens wieder Bedarf, jetzt haben wir wieder ein neues Flüchtlingsheim aufgemacht, jetzt bräuchten wir gerade jemanden. Und das ist halt auch so eine Realität, mit der du dann konfrontiert wirst, weil, also spätestens wenn du einen halbwegs vernünftigen Beruf machst und nicht irgendwie arbeitslos bleibst das ganze Jahr über. Mhm. Und teilweise bekamst du gar keine Antwort von diesen Leuten. Also ich habe mich da beworben, habe gesagt, hier, wenn ihr, ich kann helfen, wenn Not am Mann ist, ich helfe gern. Es geht weniger ums konkrete Helfen, es geht mehr um den Mindset, der in der Gesellschaft. Ja, aber du hattest ja auch genau diese deprimierenden Erfahrungen. Also du hattest ja quasi mitbekommen, da ist Not am Mann, die dann scheinbar aber gar nicht so notdürftig war. Oder mal nicht so konkret im Großraum Stuttgart, wobei ich das hier nicht mitbekommen habe. Auch nicht im Großraum Stuttgart, also ja doch im Großraum Stuttgart. Also ich habe mich ja in mehreren Kommunen beworben. Also ich habe gesagt, hey, wenn ihr Hilfe braucht, ich kann auch da helfen. Ich muss nicht eine Hochschule reformieren, ich kann auch Flüchtlingsheime reformieren. Ich kann auch Flüchtlinge. Die brauchen auch eine IT-Infrastruktur. Nee, in dem Fall muss ich ja nicht mal IT-Infrastruktur. Ich kann ja Organisationssoziologie. Ich kann ja Organisationen strukturieren und Konzepte. Michel Foucault, überwachen und strafen. Ich kann Organisationssoziologie, ich kann Organisationsstrukturen mit Design konzipieren und einfach auch so helfen. Genau. Also ich habe ja mal so ein bisschen Soziologie auch gelernt. So ein bisschen. Und ich habe auch mein Zivi im Pflegeheim gemacht, also ich, auch in der sozialen Betreuung kann ich helfen. Gern, lieben gern. Ja. Genau. Und sonst noch, was war sonst noch los? Litauen wird 19. Mitglied der Eurozone, hast du geschrieben. Ja, ich dachte, ne, so. Was, wer waren die anderen 18? ich weiß das, von den Startländern waren es dann 15 Staaten gab es damals in der EU und davon haben nur 12 mitgemacht in der Eurozone, 3 haben nicht mitgemacht, die Briten, irgendwas Skandinavisches. Die Dänen. Und, genau, die Dänen und ich glaube die Schweden. Ja, ich glaube die Schweden. Und von den in der Zwischenzeit 27 vorherlegen. Ja, und wer sind denn sie, die 7, die dazu kamen, die jetzt einen Euro haben? Weil ich weiß, dass Slowenien auch dazugekommen ist. Slowenien ist dazugekommen, Tschechien? Die Tschechen haben auch ihre tschechische Krone aufgegeben. Oder? Ich bin mir nicht. Oh Gott, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Ja, deswegen habe ich gestoppt, weil 19 ist Mitglied der Eurozone. Also wenn du natürlich so Sachen wie Andorra, Monaco und was ist das dritte? Das vierte ist der Vatikan und das dritte ist San Marino. Genau, die haben auch den Monaco. Die 19 Staaten sind Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, die Slowakei, Slowenien, Spanien und die Republik Zypern. Okay. So. Genau. Okay. Ja. Und Litauen waren dann die letzten, oder was? Genau, Litauen war das letzte Land. Der Euro wird ja gerne meine Botschaft mal so ein bisschen positiver denken. Kinder, wir gehen in die 20er Jahre, vielleicht mal mit einem positiven Mindset. Litauen hat 2015 noch Interesse daran gehabt, diesem politischen Konstrukt beizutreten und da Interesse daran, eine Gemeinschaftswährung mit anderen Ländern aufzumachen. Genau, also es scheint offenbar doch noch Strahlkraft zu haben. Glaubt mal ein bisschen dran. Ja, ja, es funktioniert. Jahre später, wir kommen ja dann zum berühmten Jahr 2016 als nächstes, in der nächsten Folge. Da geht's nicht um den Euro. Doch, auch um eine Form von Europa. Ah ja. Um Strahlkraft. Ja, genau. Wir bleiben in 2015 und beschließen das Jahr. Witzigerweise begannen wir 2014 mit einer Nachricht aus dem Dezember und beschließen das die Politik mit einer Nachricht aus vom 26. Januar. Oh ja. Da wird nämlich die Stadt Kobane in Syrien befreit, und zwar von kurdischen Milizen, die Stadt befreit haben vom IS. Oh. Also so lange ist der IS auch schon Thema und Befreiung von Städten vom IS. Ja, das war ja vor allen Dingen, wir schlagen den IS munter zurück. Ja, ja, also der IS hat sich dann irgendwann Städte gesammelt und auf einmal haben wir bemerkt, scheiße, da herrscht ja eine Terrormiliz. Und daraufhin haben die Kurden damals den IS rausgeballert. Ja, Jahre später haben dann die Türken, die Kurden, die da oben Freiheitskämpfer waren. Ja, weißt du, der Erdogan, der sagt ja, das sind auch Terroristen. Wenn da eine Terroristin den anderen Terroristen wegschießt, dann ist das nicht so gut. Ja, und also in dem Kontext gerne nochmal diese Iran-Geschichte, die jetzt vor ein paar Wochen gelaufen ist, einfach mitnehmen. Dann weiß man, meines Feindes ist nicht immer mein Freund. Ja. Aber irgendwie halt doch und irgendwie halt nicht und irgendwie halt, ja. Genau, und da gebiert ein System, da bricht ein altes System zusammen und aus sich heraus schafft es neue Ordnung. Da meint der Türke halt, dass es umstürzen muss. Tja, also Fakt ist, wir haben auch 2015 ein völlig beklopptes Jahr politisch gehabt. Genau, ja. Politisch, persönlich, du hast reformiert und wir wissen, dass Reformen nichts Gutes bringen. Die SPD ist an der Reform gestorben. Mal sehen, wann dir deine Reform auf die Füße fällt. Also ich bin ja nicht mehr in der Hochschule. Die SPD ist, doch scheiße, die SPD ist immer noch an der Macht. Ich bin ja 2016 schon wieder weitergezogen. Aber da kommen wir als nächstes in der nächsten Folge dazu, dementsprechend. Genau, erzähl. Was habt ihr 2014, 2015 gemacht? Erzählt es uns, wie habt ihr die Weltmeisterschaft verbracht? Wie seid ihr gelaufen? Denn so gehen die Australier und die Argentinier und wer auch immer. Und so gehen die Deutschen. Das war nicht auch noch in dem Jahr. Oh Gott. Ja, die Rassismusdiskussion um wie geht wer und was darf eigentlich in Nationalmannschaft. Ja gut, ich meine, Dummheit und Rassismus sind zwei Paar Schuhe. Genau. In diesem Sinne, was habt ihr damals gemacht? Erzählt es uns. In den Kommentaren. In den Kommentaren. Macht's gut. Macht's besser. Tschüss.